NDR 3 Abendstudio. Heute mit dem Radiomuseum. Sie hören Staatsbegräbnis von Ludwig Harig, eine O-Ton-Dokumentation, die 1969 beim Saarländischen Rundfunk entstand. Verwendet wurde Bandmaterial, das anlässlich der Trauerfeierlichkeiten zum Tode des früheren Bundeskanzlers Konrad Adenauer aufgenommen wurde. Die Collage ordnet sich zu 4 Lektionen politischer Gemeinschaftskunde. Hören Sie Staatsbegräbnis von Ludwig Harig. Regie Johann M. Kamps. Ja, ich bin wieder da. Tun wir die Sendung ein bisschen höher drauf. Das ist nämlich der Orgelklang hier selbst. Ja, gut, gut. Die Gemeinschaft der freien Völker. Die Gemeinschaft der freien Völker vorgezeichnet hat unseren Weg zurück in die Gemeinschaft der freien Völker vorgezeichnet und geebnet. Er hat dem souveränen Nationalstaat mit seinen Rangordnungen und politischen Systemen so entschieden abgesagt, dass die Rückkehr zu ihnen in Deutschland nur noch als Folge einer völligen Verzweiflung an der Verwirklichung der europäischen Gemeinsamkeit und der Schutzgemeinschaft der freien Welt denkbar ist. Die Zukunft seines Volkes beruhte ihm in einer engen Verbindung Deutschlands mit der freien westlichen Welt. In dauernder Versöhnung mit Frankreich und in der Einigung Europas. Denn jedes Gemeinwesen kann sich am besten entfalten, wenn es sich in einer größeren Gemeinschaft geborgen weiß. Die Menschen erheben sich von den Plätzen und die Trauerfeierlichkeit wird beginnen mit Antonio Vivaldis Sinfonia H-Moll für Streicher al Santo Sepolcro. Die Gemeinschaft der freien Völker. In der ersten Bank auf der linken Seite sitzen nebeneinander Bundespräsident Lübcke, dann nach außen Charles de Gaulle, Präsident Johnson, Bundeskanzler Kiesinger und links vom Bundeskanzler Kiesinger Bundestagspräsident Eugen Gerstenmaier. Die Gemeinschaft der freien Völker. Im Saal sind bereits anwesend viele Regierungschefs. So haben in der ersten Reihe ihren Platz Schwedens Ministerpräsident Erlander, der dänische Ministerpräsident Jens Otto Krag, Österreichs Bundeskanzler Klaus und der österreichische Außenminister, dann der britische Premierminister Harold Wilson und neben ihm sitzt der Führer der konservativen Opposition, Heath. Es sind weiter anwesend der norwegische Ministerpräsident Per Borten, der Ministerpräsident der Türkei, Demirel, Italiens Regierungschef Aldo Moro und Außenminister Fanfani. Dann der belgische Ministerpräsident van den Boyenans und der belgische Außenminister Pierre Armel, Luxemburgs Ministerpräsident Werner, der Ministerpräsident der Niederlande, de Jong und Außenminister Luyens. Weiterhin sind die europäischen Gremien hier vertreten durch ihre führenden Männer. Millionen von Deutschen und Millionen von Freunden im Ausland. Als ersten erkannten wir den amerikanischen Außenminister Dean Rusk. Lucius D. Clay, der Stadtkommandant von Berlin, ist auch dabei gewesen. Der holländische Außenminister Luns. Der Oberbefehlshaber der französischen Streitkräfte in der Bundesrepublik Massu. Dr. Rainer Barzel. Der Bundestagsabgeordnete Rasner. Dr. Gradl, Postminister Dollinger. NATO-Oberbefehlshaber General Lemnitzer. Ludwig Rosenberg, der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Dr. Erich Minde mit seiner Gattin. Der französische Außenminister Pouf d'Urmeville. Sein Botschafter Sedou. Der bayerische Ministerpräsident Goppel. Landwirtschaftsminister Hundhammer vom bayerischen Parlament. Bundesratsminister Carlo Schmidt. De Maizière, der deutsche General. Bundespressechef von Haase. Der vertriebene Minister von Hassel. General Steinhoff. Außenminister Brandt ist gerade heraufgekommen die Treppen. Kurt Schmücker. Heinz Kühn. Dass man mit uns fühlt und uns in unserer Trauer nicht allein lässt. Edward Heath, der Oppositionsführer aus Großbritannien. Hohe Spitzenvertreter des Malteserordens. Franz Josef Strauß, der bundesrepublikanische Finanzminister. Nuncius Bafile, der Doyen des diplomatischen Korps. Und vor wenigen Minuten der Ministerpräsident Luxemburgs, Pierre Werner. Dass man mit uns fühlt und uns in unserer Trauer nicht allein lässt. Millionen von Deutschen und Millionen von Freunden im Ausland, die Gemeinschaft der freien Völker. Neben den deutschen Boten, der Flusspioniere und der schweren Pioniere, die Schnellboote, die drei Flusspionierboote der französischen Marine, die beiden Minensuchboote der königlich niederländischen Marine und die beiden Schnellboote der britischen Royal Navy. Schutzgemeinschaft der freien Welt. Die Vertreter der auswärtigen Mächte, die Botschafter, die Attachés, die Gesandten, Männer der Kirche, Bundesminister, Bundestagsabgeordnete und Staatssekretäre, frühere Staatssekretäre und ehemalige Bundestagsabgeordnete. Das Stabsmusikchor der Bundeswehr ist an mir vorübergezogen. Nun das Wachbataillon. Voran in hellem Grau eine Kompanie des Heeres. Dann mit den weißen Blusen und den weißen Mützen eine Kompanie der Luftwaffe, der Marine. Und nun in Blau eine Kompanie der Luftwaffe. 15 Oberste tragen die Ordenskissen. Die Verdienste des großen Toten. All diese Verdienste. 49 Orden und Auszeichnungen sind es, die auf dunklem Samt drapiert sind. Und es gibt kaum ein Land in der westlichen Welt. Die Versöhnung der Völker. Zahlreich sind die kirchlichen Orden. An der Spitze steht eine der höchsten Auszeichnungen, die die katholische Kirche zu vergeben hat. Das Großkreuz des Ordens vom Goldenen Sporn. Die Verdienste des Großen. Aus den Händen von Papst Pius dem XII. Unter den weltlichen Auszeichnungen ragt das Großkreuz der französischen Ehrenlegion hervor. Dann das Großkreuz des Ordens von St. Michael und St. Georg, verliehen von der britischen Königin. Die Verdienste des Großen. Zurück in die Gemeinschaft der freien Völker. In einer engen Verbindung Deutschlands. Millionen von Deutschen. Hier draußen vor dem Südportal haben Tausende von Menschen während des gesamten Pontifikalrequiems, als es im Hohen Dom zu Köln zelebriert wurde, stumm gestanden. Und Millionen von Freunden im Ausland. Ich spreche aus dem Dom, wir stehen im Hohen Chor hinter dem Hochaltar. Wir blicken von hier aus in das Langschiff. Noch immer kommen Ehrengäste. Millionen von Deutschen und Millionen von Freunden im Ausland. Die Bundesfahne im Plenarsaal des Deutschen Bundestages trägt einen Trauerflor. Das freie Deutschland. Die wache Entschlossenheit der Deutschen zur Freiheit. In der Festigung freundschaftlicher Beziehungen. Die Regierungsbank. Die Bundesratsbank, sie tragen große weiße Nelkensträuße. Das Präsidentenpodium ist mit roten Rosen geschmückt. Und zu den wohl größten Trauerfeierlichkeiten seit Bestehen der Bundesrepublik haben sich Staatsmänner aus der gesamten westlichen Welt nach Bonn begeben. Die Anwesenheit vieler hoher Gäste aus anderen Staaten am Tage der Beisetzung bezeugt, dass man mit uns fühlt und uns in unserer Trauer nicht allein lässt. Soeben wurde die vorletzte Ehrenwache, Offiziere der Bundesmarine, abgelöst von Stabsoffizieren des Heeres. Sie werden die letzte Ehrenwache übernehmen bis zum Beginn des Gottesdienstes. Dann werden sie abgelöst von 8 Generälen und Admirälen. Hinten im Chor stehen die Kranzträger der Bundeswehr bereit. Insgesamt sollen es an die 2000 Soldaten sein, die an dem Begräbnis beteiligt sind. Auf dem Chor haben zum Teil bereits Platz genommen die katholischen Bischöfe. Auf der linken Seite, auf der rechten Seite, ein einmaliges Bild, das der Kölner Dom wohl bisher kaum gesehen hat, sitzen bis jetzt 4 evangelische Bischöfe oder Präsides im Bischofsrang. Freunde, Gegner. Seine Freunde, seine Gegner. Dann der Generalsekretär der NATO, Antonio Brosio. Und natürlich in den Reihen hinter dieser Ersten, die den Spitzen vorbehalten ist, viele weitere namhafte Politiker. In diesem Augenblick zum Beispiel betritt Bundesaußenminister Willy Brandt über den roten Läufer, der entlang der Regierungsbank zum Rednerpodium hin ausgelegt ist, den Plenarsaal. Und er weiß viele Kollegen im Saale, viele Außenminister anderer Länder, so zum Beispiel den amerikanischen Außenminister Dean Rusk. Vor etwa 2 Minuten erschien noch Botschafter George McGee, der Botschafter der Vereinigten Staaten. Und dann nun die Glocke. Dass eine halbe Welt in Bewegung geriet und ihre führenden Männer hierher nach Bonn und Köln sandte, um dem Toten die letzte Ehre zu erweisen und teilzunehmen an unserer Trauer, denn wir alle trauern um ihn wie um einen Vater. Darauf waren wir nicht gefasst. Diese Namen sind uns allen, ohne Unterschied der Volkszugehörigkeit, wert und teuer. Ja, meine Damen und Herren, wir warten ab, bis die hohen Gäste, bis Präsident Johnson und Präsident de Gaulle eintreffen. Bis dahin bitte ich Sie noch um Geduld. Sie hören die Musik aus dem Hohen Dom, ich rufe die Gemeinschaft der freien Völker. Man erwartet nun, dass der Bundespräsident den französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle und Amerikas Präsident Lyndon Johnson in den Saal geleiten wird. Schutzgemeinschaft, Schutzgemeinschaft der freien Welt. Präsident Heinrich Lübke gedenkt des verstorbenen ersten Kanzlers. Es spricht nun der Präsident des Deutschen Bundestages, Eugen Gerstenmaier. Und nun Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger. Hochverehrte Trauerversammlung, Herr Bundespräsident, Herr Präsident der Französischen Republik, Herr Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Eminenzen, Exzellenzen, meine Damen und Herren. Herr Bundespräsident, Herr Präsident der Französischen Republik, Herr Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Eminenz, Exzellenzen, meine Damen und Herren. Kardinal Frings, der dem Gottesdienst bisher von seiner Kathedrale vor dem Altar im Hochchor beiwohnte und feierte, begibt sich nun nach vorn in die Vierung zur Predigt. Darauf hat er gehofft. Dafür hat er gearbeitet und gekämpft. Der Kardinal hat jetzt den Altar in der Vierung erreicht. Er verneigt sich, geht seitwärts zur Kanzel. Nun, er betritt nun die Kanzel. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr Bundespräsident, Herr Präsident der Französischen Republik, Herr Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, verehrte Trauergemeinde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Und auch hier ist ein Lautsprecher angebracht, damit die Trauergemeinde, die außerhalb des Domes verharren muss, an den Feierlichkeiten zumindest akustisch teilnehmen kann. Officiare quesumus Domine, anime famini tui conradi, proclam hostiam laudis tibi immolamus, majestatem tuam deprecantes, ut behec pie placationes officia, perveniat ad vitam aeternam. Herr Dominum nostrum, Jesum Christum, Filium tuum, vite cum vivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia sicula seculorum. Amen. Die christliche Bedeutung der politischen Tätigkeit. Er erkannte die christliche Bedeutung der politischen Tätigkeit. Dass der Mensch zur Freiheit berufen sei, weil er von oben stamme. Wir schauen einen Augenblick an der steilen Westseite der Turmseite des Doms empor. Da ragt aus dem verwitterten gotischen Mauerwerk eine Kirchenfahne heraus, die sich mit dem Trauerflor im leichten Winde bewegt. Die Sonne scheint. Auf den Dächern der umstehenden Häuser kann man leicht viele, viele Sicherheitsbeamte erkennen. Freiheit und Ordnung. Die christliche Bedeutung der politischen Tätigkeit. Welch ein Glücksfall. Wir danken Ihnen dafür. Um den Kölner Dom herum harren die Menschen seit dem frühen Vormittag. Unser Blick geht von den Stufen des Hauptportals hinab auf den Domvorplatz. Dicht bei dicht stehen die Tausende und schweigen. Sie säumen die Passage, die man zur Vorfahrt der hohen Gäste freigelassen hat. Ein Spalier der Polizei ist zu deren Ehre, zu deren Schutz da. Freiheit und Ordnung. Die Szene wird eingerahmt durch viele, viele Fahnen, die man auf Halbmast gesetzt hat. In der Festigung freundschaftlicher Beziehungen. In Frieden. In diesen Tagen. In großem Frieden. In die Geschichte. In Frieden. In großem Frieden. Beim Propheten Habakuk. Seit einer Dreiviertelstunde füllt sich nun das hohe Gotteshaus. Die Gäste kommen. In der Festigung freundschaftlicher Beziehungen. In Frieden. In diesen Tagen. In großem Frieden. In die Geschichte. In Frieden. In großem Frieden. Darauf waren wir nicht gefasst. Die Orgel, die von Professor Zimmermann im Dom gespielt wird, wird nach draußen übertragen. Auch der Domchor wird für uns hörbar singen. Das ganze Pontifikalrequiem wird für die Tausende hier draußen übertragen. Der Gerechte lebt aus dem Glauben. Und der heilige Paulus hielt dieses Wort für so wichtig, dass er es an verschiedenen Stellen zitiert. Dahinter stand sein Glaube. Wie immer, wenn etwas geschieht, er wusste, ich weiß, dass er ein Mann des Glaubens war, dass er sein Leben aus seinem Glauben heraus gestaltet hat. Der Domchor singt seit etwa 5 Minuten. Er wird bis zum Beginn des Pontifikalrequiems die Gemeinde einstimmen. Die christliche Bedeutung der politischen Tätigkeit. Weder die Wiedervereinigung noch die Einigung. Die Verdienste des Großen. Größe. Still. meine verehrten Hörer, Jesu bleibet meine Freude. Hört, auf der Orgel gespielt, Johann Sebastian Bach. Wer ist groß? Churchill. Wer ist groß? De Gasperi. Wer ist groß? Truman. Wer ist groß? Bismarck. Wer ist groß? John Foster Dulles. Pius. Niemals werden die Kerzen auf dem Altar angezündet. Die Kirche ist dicht gefüllt in den äußeren Seitenschiffen. Ist das Volk diese gewaltige, fünfschiffige, kreuzförmige Basilika im 13. Jahrhundert geplant als die größte Kirche der Welt, heute immer noch die größte Basilika nördlich der Alpen, ist bis auf die Ehrenplätze gefüllt. Also, wer ist groß? Der heilige Paulus. Ein Zyniker. Habakuk. Ein sensibler Mann. Gott im Himmel. Ein Greis. Der Gerechte. Ein Mensch, ein deutscher Staatsmann, ein geachteter Partner. In der Kathedrale von Reims. Jetzt stehen doch nur noch 10 dunkelgelbe, fast braune Kerzen. Als Schmuck drumherum liegen einige Kränze. Von jenen Jahren nach dem Ersten Weltkrieg bis zu dem ganz unvergesslichen Bild in der Kathedrale von Reims. Seite an Seite mit dem französischen Staatspräsidenten. Die christliche Bedeutung der politischen Tätigkeit. Ein gerader Weg. Ja, nun hier in der Bischofsgartenstraße, die den Dom, den Roncalliplatz mit dem Rhein verbindet, da geht es im Augenblick noch nicht so feierlich zu wie im Dom uns gegenüber. Im Wechselgesang wendet sich die Kirche an den Herrn über Leben und Tod mit der Bitte um Verzeihung der Schuld. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Er war kein unangefochtener Erbe und Verwalter. Kein unangefochtener Erbe und Verwalter. Weder des nationalen noch des christlichen Traditionsgutes. Kein unangefochtener Erbe und Verwalter. Er erkannte die christliche Bedeutung mit kölschem Klüngel. Dass er ein Mann des Glaubens war, dass er sein Leben aus seinem Glauben heraus gestaltet hat. Dominus vobiscum. Einen realisierbaren Europa, Deutschland und der Welt heilbringenden Idee gefolgt. Die Sargträger haben den Sarg jetzt hochgehoben und tragen ihn auf der Schulter. Sie gehen ein Stück weit in den Mittelgang und schwenken nun links in das Südschiff. In das südliche Seitenschiff. Die Kardinäle setzen sich in Bewegung und die Bischöfe. Er wollte abends eine ungeheure Würde. Mühsal. Schwere Verantwortung. Abends sein heiteres, versöhnliches Wort. Seine beiden Erinnerungsbände. Die letzte Fotografie. Abends mir sein großes Vermächtnis hinterlassen. Wir werden uns nur schwer daran gewöhnen. In dem Spalier in roten und weißen Gewändern haben auch die Messdiener Aufstellung genommen. Die Kränze werden langsamen Schrittes vorbei an der Lafette für den Sarg zu den 4 bereitstehenden Wagen der Bundeswehr getragen, die sie aufnehmen werden auf dieser letzten Fahrt. Wir werden uns nur schwer daran gewöhnen, dass seine Stimme nicht mehr zu uns spricht. Seine rednerische und schriftstellerische Leistung war noch so groß. Seine grandiose Einfachheit. Sein heiteres, versöhnliches Wort. Das Wort von der Einfachheit, die an ihm gerühmt oder auch kritisiert wird, das passt nur auf die Sprache, die er in der Öffentlichkeit führte. Wir werden die vertraute Stimme nicht mehr hören. Nicht taktische Erwägungen. Die christliche Bedeutung der politischen Tätigkeit. Aber es stimmt schon nicht mehr. Seine grandiose Einfachheit. Die Motive, die ihn dazu bewogen, entstammen nicht nur seiner politischen Einsicht, sondern auch seinem christlichen Glauben. Und nun unmittelbar hinter dem Sarg die Kardinäle und die hohe Geistlichkeit, die in ihren Ornaten jetzt aus der Kirche heraustreten und über die Treppe hinunterschreiten hinter dem Sarge her. Entlang den Wagen mit den Kränzen und der Lafette hat präsentiert die Ehrenformation der Bundeswehr, eine Kompanie des Heeres, der Marine und der Luftwaffe. Weil das wahr ist. Seine nationalen Anliegen, sein Rat, sein unbeugsamer kämpferischer Geist, seine bewusste Gelassenheit, sein eigenes Wahrheitsbewusstsein, sein subtiles, niemals problemloses, im entscheidenden, aber doch festes Verhältnis zum christlichen Glauben. Seine grandiose Einfachheit, diese Gabe des Augenmaßes, seine unerschütterliche demokratische Gesinnung. Und nun nähert sich der Sarg der schwarzen Lafette. Die Sargträger treten heran. Sie heben den Sarg auf den Wagen. Daneben stehen die Männer der Ehrenwache, die Generale und die beiden Admirale. Oskar Kokoschka sah ihn zwar anders, weil er war, wie er war. Ich kann es nicht genau erkennen durch das Spalier, die Familie des Verstorbenen. Hinter seinen Kindern stehen Enkelkinder. Und das war das Kommando für das Ehrenspalier und die Ehrenformation. Sie haben den Präsentiergriff beendet. Die Ehrenformation hat nun Blickrichtung auf den Weg genommen. Dass es sich mit seinem Glauben ähnlich verhielt wie mit seinem Denken. Der Gerechte lebt aus dem Glauben. Der fähig war zu glauben, sein Leben aus seinem Glauben heraus mit dem Traditionsgut des christlichen Glaubens. Aus diesem Glauben heraus hat er sein Leben gestaltet. Aus diesem Glauben heraus ergab sich sein vorbildliches Familienleben. Aus diesem Glauben heraus ergab sich seine Gewohnheit an allen Sonn- und Festtagen der Feier der heiligen Eucharistie, des Gedächtnisses des Todes Christi beizuwohnen. Dahinter stand sein Glaube, dass der Mensch zur Freiheit berufen sei, weil er von oben stamme. Der Himmel hat sich etwas bedeckt, es bewölkt, zuweilen fallen Sonnenstrahlen herunter. Aus diesem seinem Glauben heraus ergab es sich, dass er zeitweise täglich den Leib des Herrn mit großer Andacht empfing. Aus diesem Glauben heraus ist letztlich auch seine politische Tätigkeit geflossen. Immerhin gibt es in diesem Hause manchen, der ihn darin um ein beträchtliches übertrifft. Welch ein Glücksfall! Seine politische Tätigkeit. Die christliche Bedeutung der politischen Tätigkeit. Sei es, dass er in seinem Wohnort Rhöndorf weilte oder in seinem Ferienort Campania. Oder dass er in hoher politischer Mission in Paris, in mit der freien westlichen Welt, in der Festigung freundschaftlicher Beziehungen, die Notwendigkeit, mit den nicht-katholischen Christen, nicht-katholischen Christen in Freundschaft und Eintracht zusammenzuarbeiten, um ihn zu der persönlichen Erkenntnis Gottes zu führen. Diese Erfahrung wurde die orientierende Mitte. Die orientierende Mitte. Nur ich, armer Kerl, ich stehe daneben und muss sehen, wie ich es alleine schaffe. Mehr oder weniger selbstverständlich mit dem Traditionsgut des christlichen Glaubens. Dass das deutsche Volk in seiner gefährdeten geografischen Lage, mit seinem geschichtlichen Schicksal und mit den Gewalten, die in ihm hausen, einer Ordnung bedürfe. Freiheit und Ordnung. Er wusste, dass unser durch die nationalsozialistische Gewaltherrschaft zerstörtes Selbstbewusstsein nur dann wieder gesunden konnte, wenn es im rechtsstaatlichen und freiheitlichen Ideengut Wurzel fassen konnte. Vielleicht gerade deshalb, weil er war, wie er war. Weil er den Deutschen bewies, dass entschlossene politische Führung und Respekt vor der demokratisch-parlamentarischen Ordnung durchaus vereinbar sind. Freiheit und Ordnung. Mit Kölschen Klüngel in der positiven Art. In der Stadt, deren Oberbürgermeister er gewesen ist über lange Jahre, zu den dumpfen Klängen der Trommel setzt sich nun die Ehrenformation in Bewegung. Freiheit und Ordnung. Die Polizei steht Spalier. Und wenn man auf die Dächer sieht, so hat es den Eindruck, als wenn selbst die Sicherheitsbeamten dort in schweigender Anteilnahme stünden. Festigkeit, Härte, ein fester Wille, Zucht, Doktrinen, Macht, Freiheit und Ordnung. Daran, darauf, dafür, weil das wahr ist. Darum behielt er auch bis in sein hohes Alter eine beträchtliche Fähigkeit der Wandlung, der Anpassung an die veränderten Umstände. Er heiligte außer dem Zweck auch die Mittel. Der Erfolg zählt mit einem realen Sinn für Macht. Mit Kölschem Klüngel in der positiven Art, wenn er auf das harte Geschäft der Politik mit mancherlei Verachtung bis an die Grenze des Erlaubten besorgte. Er hätte das Zeug dazu gehabt, ein Zyniker zu werden, wenn ihn nicht jene Furcht bis an die Grenze des Erlaubten, dass der Mensch zur Freiheit berufen sei, mit Kölschem Klüngel, dass er doch ein erklärter Gegner des Relativismus unserer Zeit war. Er, der so geduldig auszuharren verstand. Gott schenke ihm seinen Frieden. Welch ein Glücksfahrt. Oben am Südportal aber stehen jetzt Bundespräsident Heinrich Lübke im Gespräch in diesem Augenblick mit Staatspräsident Charles de Gaulle, der zu seiner Rechten steht, und links von Bundespräsident Lübke der amerikanische Präsident Lyndon Johnson. Herr Generalpräsident de Gaulle, Herr Präsident Johnson. Die drei Staatsoberhäupter stehen still an der obersten Stufe, da sich nun der Trauerzug der Bundeswehr in langsamem Schritt in Bewegung setzt. Das Verhältnis Deutschlands und Frankreichs zueinander, insbesondere zu den Vereinigten Staaten von Amerika. Die drei Staatsmänner blicken hinunter auf den Sarg, der auf der Lafette bereitsteht, um nun zum Rhein hinunterzufahren. Für Augenblicke schien die Zeit, ihren Atem anzuhalten. Das Stabsmusikkorps der Bundeswehr spielt jetzt den Trauermarsch aus Saul von Händel. Im langsamen Paradeschritt geht jetzt die Kompanie der Marine hinein in die Straße, die direkt zum Rheinufer zeigt und nun die Luftwaffenformation. Damit gehört er uns allen. Die Trauernden, die aus dem Dom herausgekommen sind, verharren noch still, die Köpfe entblößt auf der Treppe des Domes. Die Menschen wurden still. Und stumm stehen die Menschen, die vielen Tausende, hinter den Barrieren. Rings um den Roncalli-Platz in vielen Reihen hintereinander. Ordnung! Freiheit! Freiheit und Ordnung! Doch was für eine Zeit! Und nun setzen sich die Sargträger der Marine und die Marinefliegeroffiziere in Bewegung, um den Sarg aufzunehmen. Der Marine den Sarg aufgenommen und sie tragen ihn nun das letzte Stück des Weges auf Kölner Boden. Er war ein Mensch, Oberbürgermeister, ein Mensch, Ehrenbürger. Er war ein Mensch mit seinem Widerspruch. Mehr als viele ahnten, die ihm seine grandiose Einfachheit bezeugten. Man hielt sein Denken für einfach, weil seine Sprache einfach, oft karg war. Diese Gabe des Augenmaßes, dass es sich mit seinem Glauben ähnlich verhielt, wie mit seinem Denken. Grandiose Einfachheit. Beide waren in Tat und Wahrheit eben nicht schlicht und einfach, sondern sensibel und subtil. An seinem 70. Geburtstag am 6. Januar 1946, als er gerade in den Privatstand wieder hatte zurücktreten müssen, hielt er im Kreise seiner engeren Familie in Röndorf eine kleine, aber sehr bedeutsame Ansprache, in der er sagte, er habe in seinem Leben sich immer nach seinem Gewissen gerichtet. Bis an die Grenze des Erlaubten. Und er beschwor seine Kinder, von dieser seiner Maxime niemals abzulassen. Mit kölschem Klüngel. Und es sind durchaus nicht alles Kölner, die von ihrem früheren Oberbürgermeister Abschied nehmen. Das wäre zu verständlich. Und das ist wiederum das Erstaunliche. Sie kommen aus allen Teilen der Bundesrepublik. Freunde, Gegner. Seine Freunde, seine Gegner. Millionen von Deutschen und Millionen von Freunden im Ausland. Nicht nur seine Gegner. Kein großer Mann ist so gerecht, weise und stark, wie seine Freunde ihn zu verehren lieben. Keiner ist auch so listenreich und ränkevoll, wie seine Gegner ihn sehen. Weil das wahr ist, nimmt das deutsche Volk in diesen Stunden Abschied von ihm. Der Sarg wird nun auf das Achterdeck der Condor getragen, dort auf ein Podest gesetzt. Es ist errichtet worden dort, wo sonst die beiden Torpedorohre montiert waren. Freiheit und Ordnung. Er hat sie uns als ein großes Vermächtnis hinterlassen. Geistige Sinnbilder für Freiheit und Ordnung. In der Verbindung dieser beiden Qualitäten, darin vor allem anderen, bleibt er uns ein großes Beispiel und Vorbild. Und er beschwor seine Kinder, von dieser seiner Maxime niemals abzulassen. Aber der Auftrag der Edlen ist es nicht, die Zukunft ängstlich zu befragen, sondern im Reich der Freiheit und Notwendigkeit. Freiheit und Ordnung. Im Reich der Freiheit und Notwendigkeit, in dem wir uns alle bewegen, niemals abzulassen. Zu tun, was Einsicht und Pflicht ihnen gebieten. Niemals. Der Hornist steht bereit, um ein letztes Mal ein Signal zu geben. Front nach Steuerbord, abgepfiffen. Die Fallreibsgäste gehen an Bord. Der Kommandant geht auf die Brücke. Und jetzt wird es gleich heißen, Leinen los. Elend und Glanz des Kaiserreiches. Sein Verhältnis zu dem klassischen, humanistischen Gymnasium seiner Jugend. Er heiligte außer dem Zweck auch die Mittel. Das militärische Zeremoniell sieht vor, dass es gleich hier vom rechten Rheinufer aus einen letzten Salut auf Kölner Boden geben wird. Außer dem Zweck. Und der Starfighter in 500 Meter Höhe den Schiffskonvoi begleiten werden. Auch die Mittel. Aber noch ist es ruhig in der Luft, nur das Geläut der Glocken. Und die Motore. Was wird vom Erbe dieses Mannes bleiben, der vielen nur als ein Bewahrer erschien und der doch kühner zu denken und zu stiften wagte als die steril Aufgeregten, die ihn altmodisch fanden. Gelegentlich wurde gesagt, dass er eben auch nur aus der Not eine Tugend gemacht habe. Damit gehört er uns allen. Condor legt ab. Und vom jenseitigen Rheinufer beginnt, wenn ich es richtig höre, der Salut. Elend und Glanz des Kaiserreiches. Die Weimarer Republik, nach 1933 verfolgt und verfemt. Und endlich nach dem Zweiten Weltkrieg an sein großes Werk gerufen. 23 Schuss Salut wird es hier in Köln geben und 68 später. 91 Schuss Salut also. Freunde, Gegner. Seine Freunde, seine Gegner. Herr Präsident Johnson, Herr General, Herr Präsident de Gaulle, der Deutsche Bundestag, unsere Mutterkirche, das deutsche Volk. Wer weiß? Er wusste vielleicht. Ich weiß. Wir waren darauf gefasst. Mit einem realen Sinn für Macht. Nun legt auch das Fahrgastschiff Deutschland ab. Der Konvoi auf dem Rhein steht. Condor zieht jetzt die Strohmitte. Die Verdienste des großen Toten, dem wir das letzte Geleit geben, die Verdienste um seine Vaterstadt Köln, um sein Vaterland Deutschland, um Europa, um die Versöhnung der Völker und den Frieden in der Welt. All diese Verdienste sind so offenkundig und sind in den letzten Tagen aus beredtem Munde so laut besungen worden, dass ich dem nichts hinzuzufügen brauche. Ich werde nie mein letztes Gespräch mit ihm vergessen, auf dem der schwer Erkrankte bestanden hatte. Als er mir schon vom Tode gezeichnet, noch einmal sein großes Erbe ans Herz legte. Freiheit und Ordnung. Seine großen Toten sind für ein Volk ein unvergänglicher Reichtum. Ihr Vorbild und ihr Werk bleiben allen Ansporn und beständige Mahnung. Mit einem realen Sinn für Macht, mit Kölschem Klüngel, da schied er im Frieden Christi. In Frieden ist er von uns gegangen, in großem Frieden. Wo ist er nun, Geliebte? Kondor zieht jetzt die Strommitte. Die letzte Fahrt. Vor dem Richterstuhl des allwissenden Herrn. Knapp 3 Stunden wird sie dauern. Wie immer, wenn etwas geschieht, das über Tag und Jahr hinaus Bedeutung für uns alle hat. Schon immer war ein Hauch von Einsamkeit um ihn gewesen. Eine Neigung zum patriarchalischen Regiment. Sie war nicht von der Art, die aus der Verlassenheit stammt. Seine einsamen Entschlüsse. Der 1957 im Bundestag sagte, sehen Sie, meine Damen und Herren, der Herr Döring, und damit meinte er den damaligen Fraktionschef der FDP, der Herr Döring bekommt ein Militärflugzeug von den Amerikanern. Herr Ollenhauer, er war damals der Chef der SPD, landet auf ihrem Militärflughafen und ist ein gern gesehener Gast, nur ich, armer Kerl, ich stehe daneben und muss sehen, wie ich es alleine schaffe. Ein Hauch von Einsamkeit um ihn. Seine einsamen Entschlüsse. Er wartete dann nicht auf Weisungen von irgendwoher, sondern selbstständig trug er die Verantwortung wie Moses. Und wenn sie schwer war, und wenn er den Weg ganz allein und einsam gehen musste, er ging ihn, geleitet von seinem Gewissen. Mit einem realen Sinn für Macht. In einem unserer letzten Gespräche, die wir führten, fragte er mich eher nachdenklich als skeptisch, was denn von seinem Wirken nun eigentlich bleibe. Freiheit und Ordnung, Frieden. Ich denke, dass es erlaubt ist, in dieser Stunde darauf zu antworten, dass aus seiner Epoche des Friedens und des Aufstiegs bleiben wird die wache Entschlossenheit der Deutschen zur Freiheit. Ein furchtloses Rechtsbewusstsein, ein furchtloses und das tätige Verlangen nach einer neuen Friedensordnung Europas und der Welt, einer Ordnung, in der auch wir Deutsche menschlich miteinander, furchtlos miteinander und mit den anderen leben dürfen. Strom auf. Brausen. Die Düsenjäger über uns. Frieden. Der Priester betet, Gott, dir ist es eigen, allzeit Erbarmen und Schonung zu üben. Er war eher auf Skepsis als auf rasche Gutgläubigkeit gestimmt. Nimm ihn auf in die himmlische Heimat. Auf dich hat er gehofft, an dich geglaubt. Er auf Skepsis. Gib ihm nun die Freude, die nicht mehr aufhört. Aber er war über alle Skepsis hinaus doch ein Mann, der fähig war zu glauben. An die Auferstehung des Fleisches. Zu glauben und zu vertrauen. Ein großes Beispiel und Vorbild. Zu glauben und zu vertrauen. Ja, Dominum nostrum Jesum Christum filium tuum, vite cum vivit regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Nach der Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils ist der Glaube die freie und gänzliche Selbsthingabe des Menschen an Gott. Der Priester singt: In Wahrheit ist es würdig und recht, dir immer und überall zu danken, heiliger, allmächtiger Gott und Vater, durch Christus, unseren Herrn. So den Glauben, dass es einen Gott gibt im Himmel, der Himmel und Erde erschaffen hat, in dessen festen und gütigen Händen unser aller Geschick ruht, in guten wie in bösen Tagen. Der Glaube an den einen wesensgleichen Sohn des Vaters, der aus unendlichem Erbarmen mit uns unser Bruder wurde und Mensch wie wir ward. Er war eher auf Skepsis als auf rasche Gutgläubigkeit gestimmt. Der Glaube an seinen Opfertod für die Erlösung der ganzen Welt. In ihm leuchtet uns die Hoffnung auf die Auferstehung. Eher auf Skepsis als auf rasche Gutgläubigkeit. Seine glorreiche Auferstehung. Der Glaube an das Gericht, an die ewige Vergeltung und an die Auferstehung des Fleisches. Auferstehung. Sie ist unser Trost in dem unabänderlichen Schicksal unseres Todes. Dem Glaubenden wird das Leben ja nicht genommen, sondern neu gestaltet. Das vergängliche Zelt irdischen Lebens wird gewandelt in die Geborgenheit ewiger Heimat. Als am frühen Nachmittag des 19. April die Flaggen auf Halbmast gesetzt wurden, kam über das deutsche Volk ein Gefühl tiefer Traurigkeit. Darum singen wir mit allen Geschöpfen im Himmel und auf Erden ein Danklied. Ein Gefühl tiefer Traurigkeit. Die Menschen wurden still. Ist er nun, der große Tote? Am Berghang, über dem Strom. Der blühende, von ihm gehegte und geliebte Garten warf Blütenduft in sein Sterbezimmer. Am Berghang, über dem Strom. Wo ist er nun, der große Tote? Nun blickt er nicht mehr von seinem Garten auf deutsches Land, auf Deutschland. Dass er in frühen Jahren unser geliebtes deutsches Vaterland zu nennen gewohnt war. Wo ist er nun? Von uns gegangen. In die Geschichte eingegangen. Hat das gelobte Land nicht mehr erreicht. Wo ist er? Heimgekehrt. Als die Rhöndorfer St. Hubertus schützen den Sarg an der kleinen Friedhofskapelle vorbeitrugen, kam über das deutsche Volk ein Gefühl tiefer Traurigkeit. Wer ist groß? Die Tholeier-Sängerknaben. Wer ist groß? Der große alte Mann hat die letzte Station seines Weges erreicht, einer letzten Reise, die ihn noch einmal aus seinem Haus in Rhöndorf in das Ballet Schaumburg nach Bonn und in den Dom zu Köln führte. In Köln hat er Abschied von der großen Welt genommen, von den Staatsmännern, mit denen er konferierte, von den Politikern, mit denen er zusammenarbeitete. In die kleine Welt der Familie, der Nachbarschaft und der heimatlichen Gemeinde ist er zurückgekommen. Hier in Rhöndorf, am Fuß des Siebengebirges, unmittelbar unterhalb des Drachenfels. So schön und heiter diese Landschaft auch ist. Die Schützen heben zum letzten Mal den Sarg in die Höhe. So schön und heiter diese Landschaft auch ist, in der er geboren wurde und in der er sein Leben verbrachte, so karg ist doch der Boden, auf dem er wuchs. Und in diesem Augenblick senkt sich der Sarg. Das gelobte Land. So karg ist doch der Boden. In die Auferstehung und das Leben. Er hat sein Leben gestaltet. Als wollte er, wie Moses, das gelobte Land noch mit eigenen Augen sehen. Seine Augen waren nicht trübe. Er, der so geduldig auszuharren verstand, wo menschliches Vermögen einen raschen Erfolg nicht erzwingen konnte, jetzt erschien er als ein Mahnender und Drängender, als wollte er, wie Moses. Drei Böllerschüsse und das Trompetensolo. Er erinnerte mich immer wieder an einen großen Bericht aus einem Kapitel des Alten Testaments der Bibel, wo es von einem großen Staatsmann und geistig-religiösen Führer der Menschheit heißt, seine Augen waren nicht trübe und seine Kraft war nicht verfallen. Herr, deiner Stärke freut sich der König. Ein großen Staatsmann und geistig-religiösen Führer. Mit Segnung und Heil bist du ihm entgegengekommen, hast ihm das Haupt gekrönt mit einer Krone aus lauterem Gold. Sieger geblieben. Leben hat er von dir verlangt und du hast's ihm gewährt. Lange Folge der Tage durch Zeiten und Zeiten. Eine Begleiterscheinung seiner Größe und geschichtlichen Berufung. Groß ist durch deine Hilfe sein Glanz. Hoheit und Herrlichkeit hast du auf ihn gelegt. Du hast ihn für alle zum Segen gemacht. Sein Realismus war das zusammengefasste Ergebnis seiner Herkunft, seines Werdens, seiner Welterfahrung und seines Glaubens. Seine Abneigung gegen den Überschwang von Gefühlen. Der König vertraut auf den Herrn. Durch des höchsten Gnade wankt er nicht. Er hat das gelobte Land nicht mehr erreicht. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Name. Nicht mehr erreicht. Weder die Wiedervereinigung der Deutschen noch die Einigung Europas. Ergib uns unsere Schuld. Er ist entschlafen. O Gott. Nun werden wir ihn nicht mehr sehen. Dem unser Leib, wenn er stirbt, nicht verloren geht, sondern zu Größerem sich wandelt. Im Herrn entschlafen. Und ewiges Leben. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Damit gehört er uns allen. Wie sollte er, der so vieles auf seinem Lebensweg zerbrechen sah, den Mut haben, vorauszusagen, was dauern wird? Zu Grabe getragen. Er ist vor den Richterstuhl des allwissenden Herrn getreten. Bis in das Herz gerührt.